Jeden Tag eine neue Tatarenmeldung, die von uns Medien, Deutschland, Radio eingeschlossen, wenn auch weniger dramatisierend, hochgehypt wird. Gestern waren es Gerüchte, dass statt 3.500 7.600 Menschen bei Opel entlassen würden. Heute sollen wir glauben, dass Opel Deutschland über keinerlei Patente mehr verfügen könne, da diese vom amerikanischen Mutterkonzern an das US-Finanzministerium verpfändet worden seien. Und mitten da hinein platzt unser Verfassungsminister Wolfgang Schäuble mit Gedankenspielen über den Nutzen des deutschen Insolvenzrechts im Besonderen und dessen Wert bei der Erhaltung von Unternehmen im Allgemeinen. Natürlich hat Schäuble recht, aber ist es zum gegenwärtigen Zeitpunkt klug, auch noch Öl ins Feuer zu gießen, wo sich Schäubles Kollege Bundeswirtschaftsminister zu Guttenberg doch so sehr bemüht zu retten, was vielleicht gar nicht mehr zu retten ist? Die 25.000 Opel-Mitarbeiter und die 25.000 Menschen in den Zulieferbetrieben werden nicht besser schlafen im Gedanken daran, dass sich eines der politischen Schwergewichte der Bundesregierung mit Worst-Case-Szenarien beschäftigt, wo die entscheidenden Gespräche mit General Motors und der US-Regierung noch gar nicht geführt wurden. Frühestens am 19. März wissen wir vielleicht genauer, wie sich die Amerikaner die Ablösung von Opel Europa vom Detroiter Mutterkonzern vorstellen, sollte dies technisch, organisatorisch, vor allem aber finanziell überhaupt möglich sein. Dann nämlich ist zu Guttenberg von seiner Amerika-Erkundungstour zurück. Die Meinungen, wie sich die Politik im Falle Opel zu verhalten habe, gehen in der Großen Koalition weit auseinander. Auf der einen Seite Schäuble und die Ordnungspolitiker in CDU, aber auch FDP und auf der anderen Seite Sozialdemokraten und Linkspartei, wo man bereit ist, Opel zu retten, koste es, was es wolle. Der SPD-Vorsitzende Franz Müntefering erklärte Opel bereits zu einem systemrelevanten Unternehmen und handelte sich damit den Widerspruch der Kanzlerin ein. Natürlich ist Opel kein systemrelevantes Unternehmen. Auch der SPD-Kanzlerkandidat Frank-Walter Steinmeier hat sich nicht derart weit aus dem Fenster gelehnt, als er den Rüsselsheimer Opel-Mitarbeitern Mut zusprach. Und sein Parteifreund und Kabinettskollege Peer Steinbrück tut es noch weniger. Auf der anderen Seite die Union. Von der CSU ist wenig zu hören. Schließlich gibt es in München den Premium-Hersteller BMW, während Regionalfürsten wie Jürgen Röttgers oder Roland Koch alles daran setzen, dass sich die Bundesregierung in ihrem Sinne, nämlich für eine Rettung von Opel, entscheidet. Dass es sich im Falle Opel, genauer im Falle General Motors, um ein hochkomplexes Problem handelt und um ein politisch hochbrisantes obendrein, weiß inzwischen jedermann. Selbst wenn es gelingen sollte, ein Sanierungskonzept zu zimmern und die meisten Arbeitsplätze bei Opel zu erhalten, ist keineswegs ausgemacht, dass der marode Autobauer am Markt überlebt. Andererseits kann und wird in einem Superwahljahr wie diesem kein Politiker, der wiedergewählt werden will, Opel pleite gehen lassen können. Bundeswirtschaftsminister zu Guttenberg, der in einigen Wochen eine Empfehlung wird abgeben müssen, ob und wenn ja, in welchem Umfang sich der Staat an der Rettung von Opel beteiligt, ist um diese Aufgabe nicht zu beneiden.